Kundgabe 4782. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.11.1949. Ringen um lebendigen Glauben. Gegner Gottes. Ein Ringen um den Glauben wird nötig werden in kommender Zeit. Denn es werden den meinen Anschauungen entgegengesetzt werden, die einen Ansturm bedeuten gegen das, was ihr verfechtet. Ihr werdet arg bedrängt werden von Seiten der gänzlich Ungläubigen sowohl als auch von denen, die sich gläubig nennen, die aber weit ab vom rechten Glauben sind, weil ihre Lehren ihnen den Geist verfinstern und ihr Glaube daher wenig Wert hat, denn ihm fehlt die Liebe, die den Geist erweckt. Ihr werdet sehr kämpfen müssen und dürfet euch nicht erschüttern lassen. Darum sage ich es euch zuvor, auf dass ihr Widerstand leistet, indem ihr inniger denn je mich anrufet um Beistand, um Glaubensstärke und Kraft der Liebe. Und ich werde euch hören, gilt es doch, den Gegnern einen Beweis zu liefern, dass ein starker Glaube standhält, so wie sich der Mensch an mich anlehnet, der ich ihm eine starke und sichere Mauer sein will. Die Einwände, die euch gemacht werden, sind oft solcher Art, dass auch ihr stutzen werdet und zweifeln an der Wahrheit meiner Kundgaben. Doch ein Ruf zu mir gibt euch die Gewissheit wieder, dass ich als euer Vater mit euch rede und euch wahrlich nicht Irrtum unterbreite. Doch es ist des Satans Werk, der alle Kraft anwendet, um Sieger zu werden über mich. Und er wird die Gedanken der Menschen gänzlich verwirren. Und das Unmöglichste werden sie als Wahrheit annehmen und verfechten, während sie die reine Wahrheit verfolgen und euch arg bedrängen. Dann aber wisset ihr, dass mein Gegner am Werk ist, der euch untauglich zu machen sucht, die Arbeit für euren Herrn zu leisten. Dann wisset ihr, dass euer Gebet nötig ist, das heißt, dass ihr durch die innige Verbindung mit mir in Gedanken euch Kraft holen müsset, dass ihr mit eurer Sorge zu mir kommen sollet, um nicht schwach zu werden. Denn verstandesmäßig erscheinen die Einwände berechtigt, das Herz aber lehnet sie ab. Und ihr könnet stets dem Empfinden des Herzens folgen. Es wird euch recht weisen. Mein Gegner geht mit scharfen Waffen vor. Er verwirrt das Denken der Menschen in einer Weise, dass ihnen alles glaubwürdig erscheint, was als Argument gegen mich angeführt wird. Er wird die Verstandesmenschen gewinnen, die nach seinem Willen reden werden und wieder den Glauben sind, weshalb viele Menschen abfallen und auch ihr bedenklich werdet, so euch starke Redner in den Weg treten, denen ihr euch nicht gewachsen fühlt, so ihr nicht mich anrufet, dass ich euch beistehe. Mit meiner Hilfe aber werden sie euch nicht irritieren können. Sie werden auf Widerstand stoßen, weil ihr dann auch dem schärfsten Verstandesmenschen alles widerlegen könnet, was er gegen euch anführt. Ihr habt wohl ein sicheres Mittel, stark zu bleiben im Glauben, so ihr stets mein Wort in euch aufnehmet, das euch immer wieder die Gewissheit gibt, dass ihr in der Wahrheit wandelt. Lasset dieses Hilfsmittel nicht unbeachtet, auf dass euch nicht der Gegner überwältigt, auf dass er euch nicht zweifelnd macht, sondern stets die Abwehr findet, die meine Gegenwart durch mein Wort für ihn bedeutet. Im Wort bin ich selbst gegenwärtig, also wird euch mein Wort immer schützen vor jeder Schwäche des Glaubens, vor jedem Ansturm durch die Welt und vor jedem Zweifel. Darum kann ich euch nur immer wieder den Rat geben, mein Wort in euch aufzunehmen, so oft es euch möglich ist. Denn mit meinem Wort nehmet ihr die Kraft entgegen, die euch schützet vor jedem Angriff durch den Feind eurer Seelen. Amen.